Bereits seit Monaten zieht es mich immer wieder in diesen Albtraum, der mir von Mal zu Mal stofflicher erscheint und dessen zügellose Ausläufer ich jedes Mal früher wittere, ehe diese mich in sich aufsaugen. Und jedes Mal versuche ich, diesem Albtraum zu entkommen, indem ich einfach meine Augen aufreiße. Doch ich bekomme meine verdammten Augen einfach nicht auf. Ich arbeite als Barkeeper in einer heruntergekommenen Kaschemme. Irgendwann mitten in der Nacht, direkt nachdem der letzte Gast gegangen ist, schließe ich die Schenke hinter mir zu und steige die Treppe einer nahegelegenen U-Bahn-Station hinab. Und ich spüre bereits beim Hinabsteigen der Stufen, dass mir diese U-Bahn-Station in dieser Nacht irgendetwas nicht stimmt. Erwartet zu haben. Jede Kachel, jede Deckenlampe, jedes Graffiti scheint von mir Notiz zu nehmen. Und es zieht mich wie auf einen unsichtbaren Transportband zu einer weiteren Treppe, die zum Bahnsteig führt. Ich betrete den Bahnsteig. Keine Menschenseele ist zu sehen. Alles wird immer unheimlicher. Entsetzlich unheimlich. Beklemmend und forteinflößend. Raus aus dieser U-Bahn-Station. Doch als ich mich umdrehe, um die Treppe hochzulaufen, ist da keine Treppe mehr. Kein Aufgang. Kein Ausgang. Nichts mehr da. Nur noch Wand. Und alles glotzt mich an. Die ganze U-Bahn-Station ist wie ein großer Organismus mit einem eigenen Bewusstsein. Und dieser Organismus hat mich geschluckt. Die U-Bahn fährt ein. Ängstlich schaue ich nach, wohin der Zug fährt. Aber weder auf den Hinweistafeln auf dem Bahnsteig noch auf der Bahn selbst wird ein Fahrziel angegeben. Die Zugtüren öffnen sich automatisch. Mir wird sofort klar, dass ich keine andere Wahl habe, als in diesen Zug einzusteigen. Das Bewusstsein der U-Bahn-Station lässt mich dies mit aller Nachdrücklichkeit spüren. Also steige ich widerwillig in den Zug. Die Türen schließen sich. Der Zug fährt an. Niemand ist im Abteil. Nur ich und meine Angst, die immer wieder zu mir zurückspringt. Ganz gleich, wie oft ich sie auch von mir werfe. Ich schaue aus den Zugfenstern und sehe schwach ausgeleuchtete Tunnelwände an mir vorbeirauschen. Und dann ertönt diese Stimme, wie ich sie schon tausendmal zuvor gehört habe. Diese elendige Frauenstimme, die den Fahrgästen die jeweils nächste Station ansagt. Und was sagt sie? Diese Bestie mit ihrer aufgesetzt fröhlichen, monotonen Stimme. Sie sagt: Nächste Station, Hölle, Endstation, bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier und wird ausgesetzt. Wie bitte? Was hat sie da eben gesagt? Rufe ich voll Entsetzen und trete mit meinen Füßen gegen die Tür. Doch wird der Zug bereits langsam und kommt schließlich zum Stillstand. Wieder öffnen sich die Türen des Zuges vollautomatisch. Ich spüre einen unwiderstehlichen Sog, der immer stärker wird und mich zu einer der Türen zieht. Doch dort ist kein Bahnsteig zu sehen. Dort ist nichts zu sehen. Oder zu ertasten, auf das ich hinabsteigen könnte. Dort ist lediglich ein tiefschwarzer Abgrund. Ein schwarzes, endloses, tiefes und endlos weites, eiskaltes Nichts. Doch erneut spüre ich, dass mir keine andere Wahl bleibt. Ich muss in diese schwarze, endlos tiefe und endlos weite, eiskalte Nichts hinaustreten. Und immer genau in diesem Augenblick, in dem ich dies tue, in dem ich mich in dieses endlose Nicht stürze, reißt es mich schweißfiebernd aus dem Schlaf. Doch ich weiß, ich bin der Hölle nicht dauerhaft entkommen. Ich werde wieder und wieder in diese U-Bahn-Station hinabsteigen und der Zug wird mich wieder und wieder mitnehmen. Ja, ich weiß, dass die Nacht, aus der es keine Wache mehr für mich gibt, früher oder später kommen wird.